Nach etwa anderthalb Jahren müssen sie aus ihrer Wohnung ausziehen. Zu groß für Hartz IV. Die angemessene Bruttokaltmiete für eine Person beträgt 364,50 Euro. Die angemessene Quadratmeterzahl ist 50. Vielleicht haben Sie noch eine Familie. Dann gibt es für 4 Personen 85 Quadratmeter, Kaltmiete 587 Euro. Sie ziehen also um. Ach, und Ihr Sparkonto? Davon haben Sie hoffentlich bereits Anschaffungen gemacht, denn mehr als 150 Euro pro Lebensjahr dürfen Sie nicht besitzen. Und mehr als 10.000 Euro sowieso nicht. Nehmen wir mal an, Sie sind 35 Jahre alt. Dann dürfen Sie 5.250 Euro auf dem Konto liegen lassen. Aber Sie werden es eh bald aufbrauchen. Nach etwa 2 Jahren werden Sie nicht mehr eingeladen, wenn Ihre Freunde sich treffen. Ihr Leid ist zu bedrückend für alle, die sich über den Stress am Fließband oder im Büro beschweren wollen. Sie werden auch langsam komisch, verschlossen, ein wenig verschroben, weil Sie ja im Alltag kaum noch mit jemandem reden. In Ihrem Regelsatz sind übrigens exakt 10,76 Euro für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen vorgesehen, 37,84 Euro für Bekleidung und Schuhe. Nach etwa 3 Jahren Arbeitslosigkeit sieht man Ihnen deutlich an, wo Sie wohnen, wie Sie wohnen und dass Ihnen nichts mehr einfällt. Ihr Tier wird krank. Es ächzt, es röchelt. Sie setzen es in eine Box, bringen es zum Tierarzt und bitten ihn, dem Tier zu helfen. Der Tierarzt sieht ihre Kleidung, er sieht die klapprige Box und er könnte vielleicht helfen, aber er will sie nicht vor die Wahl stellen, ob sie diesen Monat essen oder ob das Tier leben soll. Deshalb sagt er, dass er nichts tun kann. Sie sind jetzt noch ein bisschen einsamer, als sie es vorher waren.